An den Genossen Kim Jong-un richtete zum Gründungstag der DIVK 9. September der Präsident der Republik Namibia, Hage Geingob, jüngst eine Glückwunschadresse. Darin hob der namibische Präsident hervor, er freue sich sehr über das Fortdauern der ausgezeichneten diplomatischen Beziehungen zwischen den Regierungen und Völkern beider Länder. Dann wünschte er, dass Genosse Kim Jong-un in bester Gesundheit viel Erfolg bei seiner Arbeit erzielt und das koreanische Volk zum ständigen Gedeihen führt.